Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Klänge von der Messe Jazzahead in Bremen. Das Peter Gall Quintett war das mit Faro. Und diese Messe, die ja viel mehr ist als eine Messe, nämlich eben auch Branchentreff und Musikfestival, die ist in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen. Aber Dutzende Bands traten auf, für die immer die Hoffnung auf einen Plattenvertrag oder Tourneebuchungen, die große Entdeckung eben mitschwingt. Und Deutschlandfunk Kultur war auch vor Ort, unter anderem mit meinem Kollegen Andreas Müller, den ich jetzt im Studio begrüße. Hallo. Schönen guten Abend. Wie in den vergangenen Jahren auch, hat die Jazzahead ein Gastland eingeladen. Das war diesmal Norwegen. Wie haben sich denn die Norweger da präsentiert? Man war sehr stolz, dass die Norweger jetzt nach 10 Jahren, das war das 10. Mal, dass ein Gastland dabei war, nun endlich zugesagt haben, weil das ist ein Wunschland, ein ganz bedeutendes Jazzland ja auch in Europa. Und sie haben sich sehr beeindruckend dann auch präsentiert, also mit einer breiten, bunten Palette, mit zum Beispiel den Bands von Carl Seglem und Espen Berg etwa. Da präsentierte man diesen typischen nordischen Sound, also der Klang der Fjorde. Das ist ja ein beliebtes Klischee, wenn es um Jazz aus Norwegen geht. Das ist auch schön und gut, das soll auch so bleiben und so sein. Aber es ist eben nur eine Facette. Also dank einer noch immer recht großzügigen strukturellen Förderung gedeiht dort auch ganz andere Musik, teilweise gespielt von großen Ensembles, die es so kaum in einem anderen Land dauerhaft geben könnte und dürfte. Da ist zum Beispiel in dem Abend, als sie spielten, 11-köpfige, sonst sind sie zu 12, Kollektiv Skadedir, das sich wenig um Konventionen schert und so einen postmodernen Mash-up spielt. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass 11 Maultrommeln unisono gezupft werden und das Publikum sich fragt, was machen die denn da? Das klingt aufregend. Es ist aufregend und es ist auch auf den Platten aufregend übrigens. Also eine teilweise durchkomponierte, aber dann auch frei explodierende Musik, sehr virtuos am Ende. Ähnlich groß übrigens auch dann Frode Haltlis Avant Folk, die genau das machen, was der Name sagt. Harmlos geht's los mit folkloristischen, hübschen Melodien und dann bricht man in wilde, freie Improvisation aus. Sehr schön. Sie kommen dann auch wieder zurück in die schöne Musik, wenn man so will. Und ein Höhepunkt für mich, das Trio der Gitarristin Hedwig Mollestadt, die zusammen mit ihrer Bassistin und ihrem Schlagzeuger eine Art Grunge-Jazz in den Schlachthof lärmte, also diesem wichtigen Veranstaltungsort, da ja auch in Bremen traditionell und wichtig. Wunderbarer Lärm dieser sehr individuellen Instrumentalistin. Ja, so viel zu Norwegen. Dann gibt es bei der Jazzahead ja noch immer so länder- und regionenspezifische Kategorien. Also man guckt explizit nach Übersee und auf Europa und auf die deutsche Szene. Ja, so ist es. Und was Europa und Deutschland angeht, hat das eigentlich immer weniger Sinn. Denn so viele Bands sind international besetzt. Die Stadt Berlin ist ein Melting Pot inzwischen ja geworden, wo eine deutsche Band durchaus aus Norwegern, Schweden und Amerikanern bestehen kann. Oder wie im Falle von Edi Nulz, die Band ist entstanden in Österreich und das sind auch Österreicher, nur dass eben 2 von den 3 Musikern in Berlin leben und das macht sie dann plötzlich zu einer deutschen Band. Ihre Musik ist aber sehr undeutsch, wenn man so will. Wir können mal reinhören in einen kurzen Ausschnitt, gestern Abend aufgenommen. Sid Commander Otto. Gestern Abend bei der Jazzahead in Bremen. Eine interessante Besetzung ist das: Rock, Gitarre, Bass, Klarinette und Schlagzeug. Und man hört hier etwas, das man Math Rock nennt. Das ist interessanter Ausdruck. Das sind halt diese ungeraden Takte, sind die ganz schnellen Breaks. Das ist interessanterweise, das sind ja junge Musiker, also eine Rückbesinnung auf Musiker wie Frank Zappa und den Progressive Rock der frühen 70er Jahre. Und die haben mir das auch erzählt. das ist die Musik, die sie eigentlich immer gehört haben als junge Leute. So auch in sozusagen Distinktion zu ihren Altersgenossen, die vielleicht Hip-Hop oder sowas gehört haben. Und dann Meth erst, hat ja nichts mit Crystal Meth nein, zu tun. Nein, das ist eine Abkürzung von Mathematik, genau. Mathematik, Rock eben wegen dieser ganz schwierigen Zählzeiten und überhaupt. Und die haben erst später dann den Jazz gelernt und haben sich dann überlegt, wer sind wir eigentlich? Spielen wir amerikanischen Bebop nach oder machen wir unsere eigene Musik? Und Edie Nulls haben das eben, finde ich, haben eine ganz eigene Sprache entwickelt und war auch ein wunderbarer und sehr würdiger Abschluss dieser German Jazz Expo. Was die Musik aus Übersee angeht, da habe ich schon das Gefühl, das ist dann ja auch am Samstagabend, dass man eher nach kommerziellen Acts schaut, wie den blutjungen Keyboarder Matthew Whitaker aus den USA, 18 Jahre alt, er ist seit der Geburt erblindet, er spielt einen wenig überraschenden Soul-Funk-Jazz, aber er hat eine so überwältigende Technik, das macht einiges wett und ich vermute, wenn er ein bisschen älter wird, kommt dann auch die Tiefe in die Musik, die Technik ist auf jeden Fall schon da. Dann gab es die Sängerin noch unter anderem Quiana Lynell aus dem Süden der USA, klassisch ausgebildet, ganz große Stimme und sie schafft mit dieser großen Stimme tatsächlich auch das Gospel-Feeling, das Soul-Feeling in die Musik zu bringen. Aber so richtig tief war das dann auch nicht. Ich glaube, die USA hätten da durchaus mehr zu bieten. Es heißt ja immer, der Jazz boomt, ne? Hat man das bei der Jazz-Ahead in Bremen jetzt auch gespürt? Oh ja, und dort weiß man das eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass es boomt. Denn Messe und Festival sind in den Jahren immer größer geworden. Auch das Publikum ist weiter gewachsen. Ich habe jetzt das Gefühl, man hat die Kapazitäten erreicht. Mehr geht da eigentlich nicht. Oder man muss noch eine neue Halle aufmachen. Es gibt ja noch genug Platz dort. Es war mehr als voll. Dass nun vielleicht bestimmte wichtige Figuren des neuen Jazzbooms nicht in Bremen zu erleben waren, das sind dann eben diese Protagonisten der vielbeschworenen Süd-Londoner Szene. Das liegt dann einfach daran, dass es absolut keine staatliche Förderung in Großbritannien für diese Acts gibt. England ist da ganz weit hinten in Europa und das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil es da sehr, sehr viel Talent ist, was kein Sprungbrett bekommt. Aber wer vorher noch Zweifel hatte an diesem Boom oder diesem Revival, diese Jazz-Ahead hat die Vitalität des zeitgenössischen Jazz wieder mehr als bestätigt. Auch wenn nicht alles überraschend, überzeugend oder was weiß ich war. So viel Talent, es ist überwältigend. Sagt Andreas Müller aus der Musikredaktion über die Jazz-Ahead Messe und Musikfestival in Bremen, das an diesem Wochenende zu Ende ging. Dankeschön. Gerne.